Impuls. Wer sich entsprechend der ihm bekannten Ansätze dem Yoga annähert, indem er etwas einübt, was andere ihm vielleicht zuvor einmal gezeigt oder vorgemacht haben, der möchte möglicherweise auch in sein psychophysisches Befinden eingreifen und es bestimmen. Um bei sich ein gewisses Gleichgewicht der Stimmungslage zu erzeugen oder eine Ausgleichung der gerade wirksamen Kräfte für sich zu bewirken, wird er vielleicht so um diese Sache bemüht sein. Man möchte einen Ausgleich für die Belastungen des Alltags erhalten. In der besonderen Stunde, zu der man die Übungen also einstudiert, leistet man wiederum Erhebliches. Aber wir sollten auch nachlassen. Wir wollen aus der eigenen Angespanntheit herausfallen und uns erholen. Kann ein Übender sich erst einmal gut auf sich selbst einlassen, dann wird er sich auch zu lösen wissen. Ein diffuser Stress hat bei jedem von uns schon einmal ein Ungleichgewicht hervorgerufen. Eine Verbesserung des Befindens soll leicht zu erwirken sein. Wir regenerieren uns, indem wir die für das eigene Dasein erforderlichen Aufgaben erfüllen. Unseren Pflichten kommen wir gerne nach.